an der Vera Falcon eine Mahlzeit zu sich. Anschließend sollen sie eine etwa siebenstündige Schlafpause einlegen. Gegen 20 Uhr hatten die Raumfahrer ihren zweiten Aufenthalt auf dem Erdtrabanten außerhalb von Falcon noch rund 7 Stunden beendet. Scott und Irwin bewältigten trotz zahlreicher kleiner Pannen während dieser Zeit ein umfangreiches Arbeitsprogramm. Der Beginn ihrer zweiten Erkundungsfahrt in dem zweisitzigen, durch Elektromotor angetriebenen Moonship Rover hatte sich unter anderem infolge von Schwierigkeiten beim Öffnen der Aufstiegsluke von Falcon um rund 1 Stunde verzögert. Nach einigen Reparaturen meldete jedoch die Bodenkontrollstation in Houston, dass alle Versorgungssysteme ordnungsgemäß arbeiteten. Auf ihrer Fahrt zum Gebiet der mehr als 4000 Meter hohen Hadley-Apenninen stellten die Astronauten die gegenüber gestern wesentlich verbesserten Fahreigenschaften ihres Mondautos fest. Ohne Mühe konnten sie, nach ihren Angaben, durch kleinere Mondkrater fahren, nachdem es Kommandant Scott gelungen war, an der Vorderachse des Wagens einen Defekt zu beheben und das Auto nunmehr wie vorgesehen über alle 4 Räder zu steuern war. Bei mehreren Fahrtunterbrechungen sammelten die Raumfahrer zahlreiche Boden- und Gesteinsproben ein, die sie durch Graben und Bohren aus der Mondoberfläche gelöst hatten. Die Pausen dehnten sich jedoch zeitlich so weit aus, dass Scott und Irwin den Zielpunkt ihrer Exkursion nicht mehr erreichen konnten. Bei einer weiteren Verlängerung des Ausfluges wäre der Sicherheitsspielraum aufgrund des zeitlich begrenzten Sauerstoffvorrats zu gering gewesen. Am Spurkrater kehrten Scott und Irwin deshalb mit Rover zur Landefähre Falcon zurück. In deren Nähe vollendeten sie anschließend den Aufbau der wissenschaftlichen Station Alsep, den sie bereits gestern begonnen hatten. Die Station, die noch Jahre hindurch wissenschaftliche Daten auf die Erde funken soll, hatte zuvor schon mit der Übermittlung zahlreicher Messwerte an die Bodenkontrollstation in Houston angefangen. Durch neuerliche Grabungen und Bohrungen in der Nähe von Alsep sammelten die Raumfahrer weitere Gesteins- und Bodenproben ein. Nach diesen Arbeiten legten sie die kurze Strecke zur Fähre mit dem Mondauto zurück, in die sie sofort ihre reichliche geologische Ausbeute sortiert verstauten. Insgesamt legten Scott und Irwin auf ihrer rund 5 Stunden dauernden Fahrt mit dem Mondauto etwa 16 Kilometer zurück. Das Gefährt erreichte zeitweise eine Geschwindigkeit von 11 Kilometern in der Stunde. Auf Drängen der Bodenkontrollstation in Houston hissten sie kurz vor ihrem Einstieg in die Landefähre gegen 19.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit die 4. amerikanische Flagge auf dem Erdtrabanten. Die 3. und letzte Exkursion der beiden Astronauten auf dem Mond soll morgen um 8.24 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnen. Der Rückstart von Scott und Irwin mit der Mondfähre Falcon zur Kommandokapsel Endeavour, in der der 3. Apollo 15 Astronaut worden, zurzeit in einer Umlaufbahn um den Erdtrabanten kreist und zahlreiche wissenschaftliche Aufgaben erfüllt, ist für 18.09 Uhr vorgesehen. Das sowjetische Fernsehen zeigte heute Abend 2 Minuten lang Aufnahmen von den beiden Astronauten und berichtete in einem kurzen Kommentar über ihre Arbeiten auf dem Mond.